Geschieht, wurde lange geplant. Wir werden destabilisiert und das dank der USA. Und jedes Jahr rollen wieder Panzer Richtung Russland, während das Merkel-Regime das Land kaputt macht. Ganz Europa steht heute vor einem Scheideweg. Es liegt an uns zu entscheiden, wie es weitergeht. Währungskrise, Flüchtlingschaos, Obdachlose, tot im Schnee. Doch das größte Problem ist und bleibt die AfD. Jeder Widerstand wird mit dem Wort Nazi gebrochen. Schließlich hat im Bundestag jeder Angst um seinen Post. Die verblendete Masse ist leichtgläubig wie ein Kind, in dem Glauben etwas Gutes zu tun, doch sie sind blind. Wir sind der Gegenwind, ganz egal wie sie uns nennen. Wenn wir die Wahrheit kennen, lassen wir uns nicht mehr blenden. Und lieber bleibe ich für sie ein hasserfüllter Wutbürger als ein bunter, linksgrüner. Für das deutsche Volk halt ich die Fahne hoch. Ich schrei's laut heraus bis zur Atemnot. Das ist unser Land, unsere Identität. Ihr habt sie vergessen, doch sie hat uns geprägt. Für das deutsche Volk halt ich die Fahne hoch. Ich schrei's laut heraus bis zur Atemnot. Heb die Faust hoch für den Widerstand. Das ist unser Leben, das ist unser Land. Sie erkennen das Problem, doch will keiner drüber reden. Wer besitzt denn noch Courage, zu seiner Meinung zu stehen? Wo waren die Milliarden all die Jahre gewesen? Es war immer genug da und das haben sie bewiesen. Sie bauen auf Vertrauen, lügen uns ins Gesicht. Und die Menschen wollen es glauben, weil es leichter für sie ist. Anträge abgelehnt, doch passiert wieder nichts. Sie flüchten vor Krieg und lassen die Familien im Stich. Wow. Gewalt gegen Rechts bleibt weiterhin legitim. Nur noch linke Propaganda im Sinne dieses Regimes. Sie selbst sind in diesem Land die größten Faschisten. Kontrollierte Meinungsmacher ohne jedes Gewissen. Herzlich willkommen in der bunten neuen Welt, in der sie uns regieren, bis ganz Europa fällt. Es geht um Macht und Geld, die Eliten kontrollieren. Und sie werden weitermachen, bis wir alles verlieren. Für das deutsche Volk halt ich die Fahne hoch. Ich schrei's laut heraus bis zur Atemnot. Das ist unser Land, unsere Identität. Ihr habt sie vergessen, doch sie hat uns geprägt. Für das deutsche Volk halt ich die Fahne hoch. Ich schrei's laut heraus bis zur Atemnot. Heb die Faust hoch für den Widerstand. Das ist unser Leben, das ist unser Land. Sehe ich nicht, dass wir die notwendigen Vorkehrungen getroffen haben, Europa und auch Deutschland davor zu schützen, dass so viele Menschen zu uns kommen. Ich habe versucht, wenigstens in meinen Anmoderationen neutral zu bleiben. Und immer wieder wurde mir rechtspopulistisch reingeschrieben, wenn es um die AfD ging. Ich sage, das ist Meinungsmache. Und das ist mir mit ganz vielen kleinen Beispielen so gegangen, wo ich dachte, das ist nicht richtig, das stimmt so nicht.